Der Vorsitzende der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften, Konoe Tadaderu, und seine Begleitung besichtigten den Palast der Wissenschaft und Technologie.